Du hast nun ein ganzes Jahr hinter dir, mit Freuden und auch Leid. Sag, war nicht Gottes Hand stets mit dir in jeder Schwierigkeit? Wir wünschen, blick mit Dank in die Vergangenheit zurück. Schau in die Zukunft mit einem klaren Blick. Denk daran, der Herr geht mit dir mit. Wenn du dein Leben in die Hände Gottes legst, als ein Christ nach seinem Willen lebst, kannst du sicher sein, dass er dich führt. In Gottes Augen viel wert, er hat dir Gaben gegeben, damit du das, was er dir geschenkt, auch richtig nutzt in deinem Leben. Wir wünschen, blick mit Dank in die Vergangenheit zurück, schau in die Zukunft mit einem klaren Blick, denk daran, der Herr geht mit dir mit. Wenn du dein Leben in die Hände Gottes legst, als ein Christ nach seinem Willen lebst, kannst du sicher sein, dass er